Abschnitt 4 von David Copperfield, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Drittes Kapitel, eine Veränderung, Teil 1. Das Pferd des Fuhrmanns war das faulste Pferd von der Welt, wie es mir vorkam, und schlich mit gesenktem Kopfe die Straße entlang, als ob es ihm gefiele, die Leute, denen es Pakete brachte, warten zu lassen. Mir kam es wirklich manchmal vor, als ob es bei diesem Gedanken vernehmlich in sich hineinlachte, aber der Fuhrmann sagte, es habe bloß den Husten. Der Fuhrmann ließ auch den Kopf hängen wie sein Pferd und nickte schläfrig, wenn er fuhr, die Arme auf das Knie gestützt. Ich brauche das Wort fahren, aber mir schien es fast, als ob der Wagen auch ohne ihn nach Yarmouth gekommen wäre, denn das Pferd tat alles allein, und was die Unterhaltung betrifft, so ließ er es beim Pfeifen bewenden. Peggotty hatte einen Korb mit Esswaren auf dem Knie, der reichlich bis London gelangt hätte. Wir aßen viel und schliefen viel. Peggotty schlief immer ein, das Kinn auf den Henkel des Korbes gestützt, den sie nie losließ, und ich hätte es nicht geglaubt, wenn ich es nicht gehört hätte, dass ein einziges schutzloses Weib so viel schnarchen könnte. Wir machten so viele Kreuz- und Querwege und brauchten so viel Zeit, um eine Bettstelle in einem Wirtshause abzuliefern und an verschiedenen Orten anzuhalten, dass ich ganz müde und recht froh war, als wir endlich Yarmouth erblickten. Die Aussicht nimmt sich von weitem etwas amphibienartig aus, dachte ich, als meine Augen die weite, einförmige Öde über dem Fluss drüben musterten, und ich fragte mich verwundert, wie es kommen möge, dass, wenn die Welt wirklich so rund wäre, wie mein Geographiebuch sagte, ein Teil derselben so flach sein könnte. Aber mir fiel ein, dass Yarmouth an einem der Pole liegen könnte, was die Fläche erklärte. Als wir etwas näher kamen und sich die ganze Aussicht wie eine gerade niedrige Linie am Himmel abzeichnete, bemerkte ich gegen Peggotty, dass ein kleiner Hügel oder so etwas nichts schaden könnte. Ferner, dass es gar nicht übel wäre, wenn das Land etwas besser vom Meere getrennt und Stadt und Flut nicht so sehr untereinander gespült wären. Aber Peggotty sagte mit größerem Nachdruck als gewöhnlich, dass wir die Dinge nehmen müssten, wie wir sie fänden, und dass sie ihrerseits stolz sei, ein Pökling von Yarmouth zu sein. Anmerkung des Übersetzers: Pökling ist ein Spitzname der Bewohner von Yarmouth. Als wir in die Straße einfuhren und die Fische und das Pech und das Werk und das Teer rochen und die Matrosen herumschlendern sahen und die Karren über die Steine rasseln hörten, fühlte ich, dass ich einem so geschäftigen Platze Unrecht getan hatte, und ich gestand es Peggotty ein, die meine Freudensäußerungen mit großer Selbstgefälligkeit aufnahm und mir sagte, es sei bekannt, wahrscheinlich denen, welche die Ehre hatten, geborene Pöglinge zu sein, dass Yarmouth im Ganzen die schönste Stadt von der Welt sei. »Da ist Ham«, schrie Peggotty überrascht auf. »Er ist so sehr gewachsen, dass man ihn gar nicht mehr kennt.« Er erwartete uns am Gasthaus und erkundigte sich wie ein alter Bekannter nach meinem Befinden. Anfangs kam es mir nicht vor, dass ich ihn so gut kannte wie er mich, weil er seit der Nacht, wo ich geboren wurde, nicht in unser Haus gekommen, und natürlich hatte er in dieser Hinsicht einen Vorteil vor mir voraus. Aber unsere Vertraulichkeit nahm sehr zu, als er mich auf seinem Rücken nach Hause trug. Er war jetzt ein kräftiger, breitschultriger Bursche von 6 Fuß Höhe, aber mit einem knabenhaften Gesicht und einem Lächeln, das ihm fast ein einfältiges Ansehen gab. Sein Anzug bestand in einer Leinwandjacke und einem Paar so steifen Hosen, dass sie ganz allein hätten aufrecht stehen können. Dass er einen Hut trug, konnte man eigentlich nicht sagen. Vielmehr war er wie ein altes Gebäude mit etwas Turmichtem zugedeckt. Ham trug mich auf dem Rücken und ein kleines Kistchen, das wir mitgebracht hatten, unter dem Arme, während Peggotty einen zweiten Kasten trug. So gingen wir durch Seitengässchen, wo der Boden mit Abfall von Zimmerholz und kleinen Sandhäufchen bedeckt war, an Gasanstalten, Seilerwerkstätten und Zimmerplätzen, wo Schiffe und Boote gebaut, auseinandergelegt, kalfatert und aufgetakelt wurden, und Schmieden vorbei, bis wir auf die öde Fläche kamen, die ich schon von weitem gesehen hatte. Da rief Ham: »Da ist unser Haus, Master Davy!« Ich sah mich nach allen Seiten um und ließ meine Augen über die öde Ebene, über das Meer und über den Fluss schweifen, aber nirgends konnte ich ein Haus entdecken. Nicht weit von uns auf einer kleinen Höhe erblickte ich ein schwarzes Boot mit einem eisernen Schornstein, der gemütlich rauchte, aber sonst erblickte ich nichts, was einer Wohnung ähnlich gesehen hätte. »Ist's das dort?« sagte ich, »das Ding, das wie ein Schiff aussieht?« »Das ist's, Master Davy«, erwiderte Ham. »Ich glaube, selbst wenn es Aladdins Palast gewesen wäre, hätte ich mich nicht mehr über den romantischen Gedanken, darin zu wohnen, freuen können.« In die Seitenwand war eine allerliebste Tür geschnitten und daneben waren kleine Fenster. Aber der wunderbarste Reiz für mich war, dass es ein wirkliches Boot war, das gewiss 100 Mal auf dem Wasser geschwommen hatte und niemals bestimmt gewesen war, auf dem festen Lande zur Wohnung zu dienen. Das entzückte mich ganz und gar. Wenn es jemals zu einer Wohnung bestimmt gewesen wäre, so wäre es mir vielleicht klein oder unbequem oder einsam vorgekommen. Da es aber nie eine Wohnung hatte sein sollen, so kam es mir ganz vollkommen vor. Im Zimmer war es außerordentlich reinlich und so schmuck als möglich. Ein Tisch war vorhanden und eine Schwarzwälder Wanduhr und eine Kommode, und auf der Kommode stand ein Teebrett bemalt mit einer Dame mit einem Sonnenschirm, welche mit einem soldatisch aussehenden Kinde, das mit einem Reifen spielte, spazieren ging. Das Teebrett hielt eine Bibel aufrecht, und wenn es umgefallen wäre, so hätte es eine Anzahl Tassen und eine Teekanne zerschlagen, die um die Bibel gruppiert waren. An der Wand hingen ein paar gewöhnliche, illuminierte Bilder aus der Heiligen Schrift, wie ich sie seitdem nie auf Jahrmärkten gesehen habe, ohne das ganze Innere von jenem Hause zu erblicken. Ein roter Abraham, der einen blauen Isaak opferte, und ein gelber Daniel unter grünen Löwen waren am hervorstechendsten. Über dem Kaminsims hing ein Bild des Luggers Sarah Jane in Sunderland gebaut. Das Gemälde war mit einem kleinen Schiffsspiegel von Holz vollendet, und ich betrachtete dieses Kunstwerk, in dem sich die Malerei mit der Zimmerkunst versöhnte, als das beneidenswerteste Besitztum der Welt. An dem Deckbalken bemerkte ich ein paar Haken, deren Bestimmung ich nicht erraten konnte, und einige Schiffskisten und Koffer, die zugleich als Stühle dienten. Alles dies sah ich gleich auf den ersten Blick, und dann machte Peggotty eine kleine Tür auf und zeigte mir mein Schlafzimmer. Es war das vollkommenste und schönste Schlafzimmer, das ich jemals gesehen hatte. Im Spiegel des Boots, mit einem kleinen Fenster, wo früher das Steuer durchgegangen war, einem kleinen Spiegel, für mich gerade in der rechten Höhe, an die Wand genagelt und mit Austerschalen eingefasst, einem kleinen Bett und gerade Platz genug, um hineinzukommen, und einem Strauß von Seegras in einem blauen Krug auf dem Tisch. Die Wände waren so weiß getüncht wie Milch, und die aus Kattunflecken zusammengesetzte Bettdecke blendete meine Augen fast durch ihren bunten Glanz. Etwas, was mir in diesem allerliebsten Hause vorzüglich auffiel, war der Fischgeruch, der so durchdringend war, dass mein Taschentuch, als ich es einmal herausnahm, gerade so roch, als ob ein Hummer darin eingewickelt gewesen wäre. Als ich diese Entdeckung Peggotty vertraute, teilte sie mir mit, dass ihr Bruder mit Hummern, Krabben und Krebsen handle, und später fand ich, dass ein Haufen dieser Geschöpfe in einem Zustande wunderbarer Konglomeration, wo sie nicht wieder losließen, was sie einmal mit ihren Scheren gefasst hatten, draußen in einem kleinen hölzernen Schuppen, in dem die Töpfe und Kessel hingen, aufbewahrt wurde. Eine sehr höfliche Frau mit einer weißen Schürze, die ich schon in der Tür hatte knicksen gesehen, als ich auf Hams Rücken noch eine gute Strecke vom Haus entfernt war, empfing uns. Neben ihr stand ein sehr schönes kleines Mädchen, so kam sie mir wenigstens vor, mit einem Halsband von blauen Glasperlen. Das Kind ließ sich nicht küssen, als ich dazu Anstalt machte, sondern rannte fort und versteckte sich. Später, als wir ein luxuriöses Mittagessen, bestehend aus gekochten Fischen, geschmolzener Butter und Kartoffeln und einem Schöpskarree für mich zu uns genommen hatten, kam ein stark behaarter Mann mit einem sehr gutmütigen Gesicht nach Hause. Er nannte Peggotty Schatz und gab ihr einen derben Schmatz auf die Backe, weshalb ich aus der sonstigen Züchtigkeit ihres Benehmens schloss, dass es ihr Bruder sei, und das war auch der Fall. Und er wurde mir als Mr. Peggotty, der Herr vom Hause, vorgestellt. »Freut mich, Sie zu sehen, Sir«, sagte Mr. Peggotty. »Sie werden uns schlicht finden, aber auch recht.« Ich dankte ihm und gab zur Antwort, dass ich mich an einem so angenehmen Ort gewiss wohl befinden würde. »Wie befindet sich Ihre Mama, Sir?« sagte Mr. Peggotty. »Haben Sie sie recht munter und frisch verlassen?« Ich gab Mr. Peggotty zu verstehen, dass sie so munter und frisch sei, als ich nur wünschen könnte, und dass sie mir aufgetragen, ihre Komplimente auszurichten, was eine kleine höfliche Lüge meinerseits war. »Ich danke recht schönstens«, sagte Mr. Peggotty. »Nun, Sir, wenn Sie sich's auf 14 Tage mit der dort«, er nickte seiner Schwester zu, »und Ham und der kleinen Emily gefallen lassen wollen, so werden wir stolz sein auf Ihre Gesellschaft.« Nachdem Mr. Peggotty die Honneurs seines Hauses auf so gastfreundliche Weise gemacht hatte, ging er mit der Bemerkung, kaltes Wasser richte gegen seinen Schweiß nichts aus, hinaus, um sich in warmem zu waschen. Er kehrte bald zurück und sah viel besser aus, aber so gerötet, dass ich mich des Gedankens nicht entschlagen konnte, dass sein Gesicht mit den Hummern und Krebsen das gemein habe, dass es sehr schwarz in das warme Wasser hinein und sehr rot wieder herauskomme. Als nach dem Tee die Türe fest zugemacht und die Fensterladen vorgesetzt waren, denn die Nächte waren kalt und nebelig, erschien mir das Haus als die allerprächtigste Wohnung, die sich die Fantasie des Menschen ausdenken konnte. Den Wind draußen auf dem Meere brausen zu hören, zu wissen, dass der Nebel sich draußen über die öde Fläche ausbreite, und in das Feuer zu sehen und zu denken, dass auf der ganzen weiten Fläche nur diese eine Wohnung war und diese Wohnung ein Boot, war wie Zauberei. Die kleine Emily hatte ihre Blödigkeit überwunden und saß neben mir auf der niedrigsten und kleinsten der Schiffskisten, die gerade groß genug für uns beide war und genau in die Kaminecke passte. Mrs. Peggotty mit der weißen Schürze strickte auf der anderen Seite des Feuers. Peggotty war bei ihrer Arbeit ebenso zu Hause mit der St. Paul's Kirche und dem Stückchen Wachslicht, als ob sie nie eine andere Wohnung gekannt hätte. Ham versuchte, mit schmutzigen Karten wahrzusagen und prägte allen Karten, die er umschlug, nasse Abdrücke seines Daumens auf. Mr. Peggotty rauchte seine Pfeife. Ich fühlte, dass die Zeit zur Unterhaltung und Vertraulichkeit gekommen war. »Mr. Peggotty«, sagte ich. »Sir«, sagte er, »haben Sie Ihren Sohn Ham genannt, weil er in einer Art Arche wohnt?« Mr. Peggotty schien das für einen tiefen Gedanken zu halten und antwortete, »Nein, Sir, ich habe ihm den Namen nicht gegeben.« »Wer hat ihm denn diesen Namen gegeben?« frug ich weiter. »Sein Vater hat ihm diesen Namen gegeben«, sagte Mr. Peggotty. »Ich dachte, Sie wären sein Vater.« Mein Bruder Joe war sein Vater, sagte Mr. Peggotty. Tot, Mr. Peggotty? Fragte ich nach einem schonenden Zögern. Ertrunken, sagte Mr. Peggotty. Ich war sehr erstaunt, dass Mr. Peggotty nicht Hams Vater war und fing an zu fragen, ob ich mich auch über sein Verwandtschaftsverhältnis zu den anderen Anwesenden irre. Ich war so begierig, das zu wissen, dass ich mich entschloss, es um jeden Preis aus Mr. Peggotty herauszukriegen. Die kleine Emily, sagte ich mit einem Blick auf das Mädchen, sie ist ihre Tochter, nicht wahr, Mr. Peggotty? Nein, Sir. Mein Schwager Tom war ihr Vater. Ich konnte mich nicht halten. Tot, Mr. Peggotty? Fragte ich zögernd nach einer vorsichtigen Pause. Ertrunken, sagte Mr. Peggotty. Ich fühlte die Schwierigkeit, die Sache wieder aufzunehmen, aber sie war noch nicht ganz ergründet und das musste ich jedenfalls tun. So sagte ich denn, haben Sie keine Kinder, Mr. Peggotty? Nein, Master, gab er mit einem kurzen Lachen zur Antwort, ich bin unverheiratet. Unverheiratet, sagte ich ganz verwundert, wer ist denn das da, Mr. Peggotty, frug ich und wies auf die weiße Frau mit der Schürze. »Das ist Mrs. Gummidge«, sagte Mr. Peggotty. »Gummidge, Mr. Peggotty?« Aber hier machte Peggotty, ich meine meine Peggotty, so nachdrückliche Gebärden, nicht weiter zu fragen, dass ich weiter nichts tun konnte, als die schweigende Gesellschaft anzusehen, bis wir zu Bett gingen. Hier in meinem Zimmer belehrte sie mich, dass Ham und Emily beide Waisen seien, welche ihr Bruder zu verschiedenen Zeiten in ihrer frühesten Kindheit zu sich genommen hatte und dass Mrs. Gummidge die Witwe eines Mannes sei, der mit ihm gemeinschaftlich ein Boot besessen und sehr arm gestorben war. »Er ist selbst nur ein armer Mann«, sagte Peggotty, »aber echt wie Gold und treu wie Stahl.« Er wurde nur heftig oder fluchte nur, wenn man auf sein gutes Herz anspielte. Wenn jemand davon sprach, so schlug er heftig auf den Tisch und schwur einen fürchterlichen Eid, dass er verflitzt sein wollte, wenn er nicht in die weite Welt ginge, sobald man noch einmal davon anfange. Auf meine Nachfragen stellte sich heraus, dass niemand die Etymologie dieses schrecklichen Wortes »verflitzt sein« kannte, aber alle stimmten darin überein, dass es ein höchst feierlicher Schwur sei. Ich war natürlich nicht unempfindlich gegen die Herzensgüte meines Wirtes und hörte in einer sehr wohltuenden Gemütlichkeit, die durch meine Schläfrigkeit noch vermehrt wurde, dass die weibliche Hälfte der Bewohnerschaft in einer zweiten kleinen Kajüte am anderen Ende des Boots zu Bette ging und wie er und Ham für sich zwei Hangematten an den früher erwähnten Haken an den Deckbalken befestigte. Wie der Schlaf mich allmählich überwältigte, hörte ich draußen auf dem Meer den Wind so heulen und so gewaltig über die öde Fläche brausen, dass mich im halben Traume die Furcht überkam, das Meer könnte während der Nacht das Land überfluten. Aber ich tröstete mich damit, dass wir doch in einem Boote wohnten und dass ein Mann wie Mr. Peggotty keine schlechte Person an Bord sei, wenn etwas vorfallen sollte. Es kam jedoch nichts Schlimmeres als der Morgen. Sobald er seine Strahlen auf den Austerschalenrahmen meines Spiegels warf, war ich aus dem Bett und mit der kleinen Emily draußen am Strande und suchte Muscheln. »Du bist wohl ganz seegewöhnt«, sagte ich zu Emilien. »Ich glaube nicht, dass ich es voraussetzte, aber ich fühlte, es sei galant, etwas zu sagen, und ein glänzend weißes Segel dicht neben uns gab ein so hübsches kleines Bild in ihrem hellen Auge, dass mir diese Worte gerade einfielen.« »Nein«, erwiderte Emily kopfschüttelnd, »ich fürchte mich vor dem Meere.« »Fürchten«, sagte ich und nahm eine kecke Miene an, »ich nicht.« »Ach, es ist so böse«, sagte Emily. »Ich habe es sehr böse gesehen gegen unsere Leute. Ich habe gesehen, wie es ein Boot so groß wie unser Haus in lauter Stücke riss.« »Das war doch nicht das Boot, in welchem...« »In dem der Vater ertrank«, sagte Emily, »nein, das nicht, das habe ich nie gesehen.« Auch ihn nicht? Fragte ich. Die kleine Emily schüttelte den Kopf. Kann mich nicht an ihn erinnern. Hier war eine Ähnlichkeit. Ich erzählte ihr sogleich, wie auch ich niemals meinen Vater gesehen und wie meine Mutter und ich stets allein in der größten Zufriedenheit gelebt hätten und noch so lebten und immer so leben wollten und wie meines Vaters Grab auf dem Gottesacker nicht weit von unserem Hause sei, beschattet von einem Baume, unter dessen Zweigen ich an manchem schönen Morgen dem Gesange der Vögel gelauscht hatte. Aber zwischen Emmelines Waisenschaft und der meinigen bestand doch noch ein kleiner Unterschied. Sie hatte ihre Mutter vor dem Vater verloren und wo ihres Vaters Grab war, wusste niemand, sondern nur so viel, dass er irgendwo im tiefsten Meere ruhte. Und außerdem, sagte Emily, während sie nach Muscheln und bunten Steinen herumsuchte, war dein Vater ein vornehmer Herr und deine Mutter ist eine feine Dame. Und mein Vater war ein Fischer und meine Mutter eines Fischers Tochter und mein Onkel Dan ist ein Fischer. Dan ist Mr. Peggotty, nicht wahr? Sagte ich. Onkel Dan, dort, gab Emily zur Antwort und winkte nach dem Bootshause hin. »Ja, den meine ich. Er muss ein guter Mann sein, nicht?« »Gut«, sagte Emily, »wenn ich einmal reich werden sollte, schenke ich ihm einen himmelblauen Rock mit diamantenen Knöpfen, Nankinghosen und eine rote Sammetweste, einen dreieckigen Hut, eine große goldene Uhr, eine silberne Pfeife und eine Kiste voll Gold.« Ich sagte, ich zweifle gar nicht, dass Mr. Peggotty alle diese prächtigen Sachen vollkommen verdiene. Ich muss zugeben, dass es mir schwer wurde, mir ihn in ruhigem Behagen in dem Gewande zu denken, dass seine dankbare kleine Nichte ihm auserlesen und dass mir vornehmlich die Angemessenheit des dreieckigen Hutes zweifelhaft vorkam. Aber ich behielt diese Gedanken bei mir. Die kleine Emily hatte in ihrer Beschäftigung innegehalten und blickte, als sie die Prachtstücke aufzählte, zum Himmel hinauf, als ob sie eine herrliche Vision wären. Dann fingen wir wieder an, Muscheln und bunte Steine zu suchen. »Du wärst gern eine feine Dame«, sagte ich. Emily sah mich an, lachte und nickte. »Ja.« »Ich sähe es recht gern. Wir wären dann alle feine Leute, ich und Onkel und Ham und Mrs. Gummidge. Wir würden uns dann nicht kümmern, wenn es stürmte, unsertwegen, meine ich. Um die armen Fischer gewiss, und wir würden ihnen Geld geben, wenn sie zu Schaden kämen.« Das erschien mir als ein sehr befriedigendes und daher ein nicht unwahrscheinliches Bild. Ich verhehlte meinen Gefallen an demselben nicht und Emily fühlte sich dadurch zu einer schüchternen Frage ermutigt, ob ich mich jetzt nicht vor dem Meer fürchte. Es war in diesem Augenblicke ruhig genug, um mir keine Besorgnis einzuflößen, aber ich bin überzeugt, wenn nur eine mäßig große Welle herangebraust gekommen wäre, so wäre ich mit einer schauererregenden Erinnerung an ihre ertrunkenen Verwandten davongelaufen. Aber ich sagte nein und fügte hinzu, du scheinst dich auch nicht so sehr davor zu fürchten, obgleich du es sagst. Denn sie ging so nahe am Rande eines hölzernen Hafendammes, dass ich immer fürchtete, sie würde ins Meer fallen. »So fürchte ich mich nicht«, sagte die kleine Emily, »aber ich wache auf, wenn es stürmt und denke mit Zittern und Angst an Onkel Dan und Ham, und immer kommt es mir vor, als ob sie um Hilfe riefen. Deshalb möchte ich gern eine große Dame sein. Aber so fürchte ich mich nicht. Nicht ein bisschen. Sieh her!« Sie rannte von mir weg und lief einen Balken entlang, der ohne Geländer und ziemlich hoch über das Meer hinausragte. So deutlich steht der Vorfall noch vor meinem Gedächtnis, dass ich, wenn ich ein Zeichner wäre, malen könnte, wie die kleine Emily ihrem Untergang, denn so schien es mir, mit einem weit hinaus auf das Meer gerichteten Blicke, den ich nie vergessen habe, entgegeneilte. Die leichte, kecke Gestalt in dem flatternden Kleide kehrte um und gelangte wieder glücklich bis zu mir, und bald darauf lachte ich über meine Angst und den Schrei, den ich ausgestoßen hatte, in jedem Fall ganz nutzlos, denn niemand war in der Nähe. Aber seit jener Zeit habe ich in reiferen Jahren oft daran gedacht, wäre es vielleicht eine von den uns verborgenen Möglichkeiten gewesen, dass der plötzlichen Tollkühnheit des Kindes ein barmherziges Verlocken in Gefahr, ein ihr unhörbarer Ruf ihres toten Vaters zugrunde lag, damit an diesem Tage ihr Leben enden könne? Es kam später einmal eine Zeit, wo ich mich fragte, ob ich, wenn ein ganzes Leben damals auf einen Blick offenbart worden wäre, und zwar so, dass ein Kind es begreifen konnte, und wenn eine Bewegung meiner Hand sie hätte retten können, damals einen Finger zu ihrer Rettung hätte rühren sollen? Es kam später einmal eine Zeit, wo ich mich fragte, ob es nicht besser für die kleine Emily gewesen wäre, wenn das Meer sie an diesem Morgen vor meinen Augen verschlungen hätte, und wo ich mir geantwortet habe, ja. Ich erwähne das vielleicht zu früh, aber es mag stehen bleiben. Wir gingen noch lange Zeit spazieren und lasen Sachen auf, die uns merkwürdig vorkamen, und setzten ganz sorgfältig ein paar Seesterne wieder ins Wasser. Ich weiß in diesem Augenblicke nicht so viel von den Lebensgewohnheiten dieser Tiere, um zu wissen, ob wir ihnen damit einen Gefallen taten, und kehrten nach Mr. Peggottys Wohnung zurück. Unter dem Schatten des Schuppens, wo die Krebse lagen, blieben wir stehen und gaben uns einen unschuldigen Kuss und gingen, von Gesundheit und Freude glühend, hinein zum Frühstück. »Wie zwei junge Amseln«, sagte Mr. Peggotty. Ich nahm dies als ein Kompliment an. Natürlich war ich in die kleine Emily verliebt. Ich bin überzeugt, ich liebte das Kind so wahrhaft, so zärtlich und reiner und uneigennütziger, als man selbst im besten Falle in späteren Zeiten lieben kann. Ich weiß, meine Fantasie umgab das blauäugige Kind mit einer Glorie, die es über die Erde erhob und einen wahren Engel aus ihm machte. Wenn Emily an einem sonnenhellen Morgen ein paar kleine Schwingen entfaltet hätte und vor meinen Augen weggeflogen wäre, so glaube ich kaum, dass ich das als etwas Außerordentliches betrachtet hätte. Lange Stunden gingen wir beide auf der öden Fläche um Yarmouth in liebender Eintracht spazieren. Die Tage eilten an uns vorüber, als ob die Zeit selbst noch nicht aufgewachsen wäre, sondern noch ein Kind sei und immer spiele. Ich sagte Emmeline, dass ich sie anbete, und wenn sie nicht gestehe, dass sie mich ebenfalls anbete, so müsste ich mich mit einem Schwerte totstechen. Sie sagte, sie liebe mich, und ich zweifle gar nicht, dass dies der Fall war. An eine Ungleichheit oder zu große Jugend oder irgendeine andere Schwierigkeit dachten wir nicht, denn wir hatten keine Zukunft. Wir dachten ebenso wenig ans Älterwerden wie ans Jüngerwerden. Wir waren ein Gegenstand der Bewunderung für Mrs. Gummidge und Peggotty, die sich des Abends, wenn wir zärtlich nebeneinander auf der Schiffskiste saßen, zuflüsterten: »Gott, ist das nicht ein hübsches Paar?« Hinter seiner Pfeife hervor lächelte uns Mr. Peggotty an, und Ham grinste den ganzen Abend und tat weiter nichts. Sie sahen uns etwa mit dem Vergnügen an, mit dem man ein hübsches Spielzeug betrachtet. Ende von Abschnitt 4, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 20. November 2024.